Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus. Im Omnibus. Auch schon als Kind habe ich immer Omnibus, aber egal. Na, jetzt kannst du ja viel besser sprechen. Genau. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, guten Tag. Thema heute, Kesslers Garage. Ich bin so froh, dass ich dich dazu gekriegt habe, dass wir das jetzt endlich mal machen und einfach mal diese ganzen beknackten Autos, die da in deiner Scheune rumstehen, durchklappern. Ja gut, das ist nun wieder ein anderes Thema. Da empfehle ich dir dann hinterher einen kompetenten Therapeuten. Ja, ja, genau, der dem Sammlerblues therapiert. Genau. Heute, Kesslers Garage Golf GTI 1. Du hast einen Golf 1 GTI? Ja. Und hast du gerade gesagt, der vergammelt? Naja, der wartet auf bessere Zeit. Schön reden kann er. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Ah, ja. Furchtbar. Also immer wenn ich dran denke, so wie jetzt, spüre ich so einen stechenden Schmerz. Okay. Der ist natürlich, virtuell, also nicht, da sticht mir jetzt keiner irgendwo rein. Aber ist nicht weit davon entfernt. Dieses Auto, ja, der Golf GTI 1, war ja quasi der Urvater der sogenannten Hot Hatches. Ne? Hot Hatches. Ja, ein Hatchback, ist also so ein Schrägheck-Auto. Und es gab Vorläufer, die so ein bisschen in dieses Segment reingingen. Das war der NSU TTS, ja, und vielleicht der 2002 Ti von BMW, also ein relativ kleines Auto, oder die Giulia Super von Alfa, also kleine Autos, die so, naja, obwohl sie klein waren, doch familiengeeignet waren, aber eben dann für Papa am Wochenende zum Racer mutierten. Ja, ne? Ja. Ja, und so ein Ding ist der GTI auch. Also man sprach. Was ist für ein Baujahr? Der ist Baujahr Erstzulassung 83. Mhm. Also der allerletzten. Ja, da gab es den Golf 2 ja schon. 83. Okay. Stimmt, ja. Ja. Und der Golf überhaupt, also der Golf 1, der war ja quasi der Game Changer für den VW-Konzern, nicht? Oder überhaupt für VW, für die Marke Volkswagen. Was gab's denn vorher? Gab's einen Käfer und diesen 1600er? Naja, oder? Aber das war eine uralte Konstruktion. Der Käfer ist in den 30er Jahren. Also Hitler persönlich hat den gebaut. Hat den persönlich gebaut, ja, wahrscheinlich auch auf einer Papierserviette. Genau. Ja, ja, ja, ja, genau. Ja, ja. Und sein willfähiger Diener Ferdinand Porsche hat das dann alles. Naja, gut, also das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, diese Heckmotortechnologie, die hat ja dann nach dem Krieg Heinrich Nordhoff noch bis zum Exzess weitergetrieben. Das ging natürlich irgendwann nicht mehr. Also VW drohte dann wirklich von der Bildfläche zu verschwinden. Echt so schlimm? Ja, das war also ganz schlimm. Na, was gab's denn? Anfang der 70er Jahre, was da gab's? K70, diesen 1600er, der heute ein sehr, sehr schöner Kombi ist. Ja, der Squareback, tolles Ding. Also war in Amerika. Aber sonst gab, ja. Aber also, wer hat K70, den? Pass auf, da kommen wir nämlich K, es gab den Roh 80, der Rotationskolbenmotor, Roh, und dann gab's K-Kolben, das war nämlich aus der gleichen Fahrzeuggeneration, und beides war eine NSU-Entwicklung, und VW hat ja damals NSU gekauft. Und den K70 weitergebaut. Und hat den K70 übernommen. Okay. Ja, und ein weiteres Auto war ja dann, der Audi 80. Ja. Der erste Audi 80, der kam auch 72 raus. Und der war Audi da schon Volkswagen? Ja. Okay. Ja, ja, der war da schon Volkswagen. Und der hatte unter der Haube, als er neu rauskam, 1,3 Liter, 1,6 Liter. Ja. Vierzylinder, den EA 827. Ja, also mein All-Time-Favorite-Motor. Ach so, ich wollte gerade schon wieder dich dissen, weil du immer die Motorennamen kennst. Der EA, also Entwicklungsauftrag 827. Ja. Ja. Und dieser Motor war dann später auch im Golf. Aha. Auch. Es gab noch einen anderen Motor. Wer hat denn aber damals, also wenn VW kurz vorm Verschwinden war, wer war denn das Konkurrenzprodukt? Also sind die alle auf einmal Opel Kadett gefahren oder Ford? Was gab es denn da? FK1000? Nee, Ford 17M? Naja, also VW war natürlich schon noch, zahlenmäßig waren die schon noch groß. Okay. Weil es eben auch sehr, sehr viele davon gab. Aber die Zukunft sah eben sehr, sehr, sehr trübe aus. Ja. Es gab eben ganz viele andere Autos, auch Importe. Also zum Beispiel damals Fiat war ganz groß. Nicht? Die hatten ja damals schon Frontantriebsautos. Also zum Beispiel der 128 war ein super Auto, nicht? Ein super modernes. Das ist der Lada, ne? Das war der 124. Der hatte noch Heckantrieb. Der hat ja noch ganz konventionell Kardanwelle. Okay. Das hätten die Russen den noch nie genommen. Ja? So, klar. Und der stammt ja auch, der war 1966 oder war der Auto des Jahres, der war ein bisschen früher. Ne? Okay. Aber die Franzosen und die Italiener, die haben eben sehr frühzeitig auf Frontantrieb gesetzt. Da gab es in Deutschland nur wenige. Also Ford hat es mal eine Weile gemacht, ist dann aber so halbherzig nur da zugange gewesen. Opel ja gar nicht. Ja, also die haben auch erst mit dem Decadet überhaupt angefangen, Frontantriebsautos zu bauen. A als Kona, B als Kona war Heck. Ford, Granada, Taunus, war alles Heckantrieb. Ja. Warum eigentlich? Selbst der Sierra war noch ein Heckantrieb. Ja, stimmt. Ja, oder der Scorpio. Haben wir damals im Winter gemacht. Auch noch Heckantrieb. Warum haben die Heckantriebe gebaut? Ist es nicht wesentlich aufwendiger? Nee, es ist nicht wesentlich aufwendiger. Also erstmal war es natürlich eine eingeführte Technologie und meine Frontantrieb, da musst du ja immer Antriebswellen bauen, die auch den Lenkbewegungen folgen. Verstehe. Und das ist natürlich, also zuerst war das eine schwierige Sache. Inzwischen ist es völlig Standard, aber damals war es nicht so einfach. Naja, und dann kam eben, der K70 war Fronttriebler, der RO80 war auch Fronttriebler. DKW, also war ja so ein Vorläufer von den Audi-Modellen, die hatten eigentlich immer schon Frontantrieb. Und Zweitaktmotoren. Na, erstmal Zweitaktmotoren, aber dann gab es ja den Audi 60 und den Audi 100 damals, als der Audi 100, der kam 1968 raus. Ein Ex von mir hatte einen Audi 50. Ja, der Audi 50. Der Polo war das. Genau, das war auch eine Audi-Entwicklung. Nicht? Und, okay. Ja, und der Motor, der im Audi 50 war, den gab es als später Polo mit 900 Kubik, mit 1100 Kubik und 1300 Kubik. Und die 1100 und 1300 Kubik Motoren, quer eingebaute, wo die Verteiler oben an der Nockenwelle waren, die waren dann auch im ersten Golf. Aha. Der 1100er mit 50 PS, das war die Basismotorisierung des Golfs. Und etwas später kam dann der große Motor, also der EA 827 mit 1,5 oder 1,6 Litern und 70 oder 75 PS. Im Scirocco übrigens auch. Der Scirocco hatte ja die gleiche Basis wie der Golf 1, also die gleiche Plattform und war auch von Giugetto Giugiaro Design, genau wie der Golf 1. Also legendäres Design, da ist ja auch weltberühmt mit geworden. Naja, und das war eben, na, eben kantig, nicht? Also richtig so eine richtige kantige 70er Jahre Design und war eigentlich vom Start weg ein Erfolg. Also mühte sich zunächst mal so ein bisschen, weil eben neu, aber es ging dann relativ schnell. Zu Anfang hatte der Golf sogar noch Trommelbremsen vorne. Ja, da fragt man sich auch, was die da wieder geritten hat. Aber das dauerte nicht lange, also da gab es nur einige wenige, weiß ich nicht, 74er, Baujahr 74 und irgendwann hört das auf, dann gab es da Scheibenbremsen. So, und dann gab es in Era Lessin, das war ja diese Teststrecke von VW in Norddeutschland, in Niedersachsen, kenne ich gar nicht. Ja, so im Wald, so eine ziemlich verstecktes Testgelände. Da saßen dann nach Feierabend ein paar Leute, Ingenieure, und sagten, eigentlich, der Golf kann eigentlich viel mehr als mit seinen 70 PS oder 75 PS. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Und dann nahmen die vom Audi 80 den Motor, 1,6 Liter, der damals mit einer, es gab eine Version des Audi 80, Audi 80 GTE. Ja. Ja, also ein bisschen auf sportlich gemacht. Ja. Eigentlich war der erste Audi 80, war ja also wirklich eine Spießerkarre vor dem Herrn. Nicht? Also ja, und dann gab es ja irgendwann auch ein Coupé, eine Coupé GT. War das nicht auch irgendwie? Naja, da greif jetzt nicht vor. Verzeihung. Greif jetzt nicht vor. Da sind wir dann schon wieder in Richtung Quattro unterwegs. Ui, ui. Das ist was anderes. So einen habe ich natürlich leider nicht. Ich dachte, jetzt kommt auch. Nein, leider nicht. Hatte ich auch noch nie. Und dann haben die gesagt, okay, also ey, der Golf, der kann noch viel mehr. Und wir haben doch den Motor aus dem Audi 80 GTE. Der war allerdings längs eingebaut. Mhm. Ja, und beim Golf vorne ja quer. Ja. So, dann haben die tatsächlich einen Golf, also den mit dem großen Motor, der so eine leicht andere Motoraufhängung hat als der mit dem kleinen Motor, haben den hergenommen und haben da so einen GTE-Motor eingebaut. Quer. Dann quer. Okay. Ja, 110 PS hatte der. Wurde so ein bisschen angeglichen, also da musste natürlich eine andere Kupplung rein und also die auch dem Drehmoment gewachsen. Ich finde also 110 PS, das war damals, das kann man sich heute, kann sich das keiner mehr vorstellen. Holger, das war damals wahnsinnig viel. Der GTI oder der Golf wog 850 Kilo. Ja, überhaupt, der Granada meines Vaters, ja, das war so Mitte der 80er hatte der den, der hatte 90 PS, ja. Das waren 2 Liter V6. Fett motorisiertes Auto. Ja, und ein V6, ja. Normalerweise gab es das nur bei Mercedes-Benz, ja. Heute nicht V, aber 6. 90 PS holst keinen Hund hinterm Ofen. Nee, vor, das ist eigentlich, das reicht gerade aus, um den Klimaanlagenkompressor zu betreiben. Furchtbar. 110 PS. Naja gut, dann haben sie das Ding also heimlich. Der Vorstand wusste davon nichts. Ja, das war nach Feierabend. Die haben da ein bisschen, haben da in der Garage. Stell dir es doch mal vor, heute, das ist absolut undenkbar heutzutage. Das war damals auch undenkbar. Ich kenne da so ein paar Zeitzeugen aus der Zeit. Ich habe es wirklich quasi aus erster Hand erfahren. Und die haben die Kiste dann zusammengebaut und sind damit gefahren und hatten einen Bombenspaß. Also da wurde so ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen mit Gasdruckstoßdämpfern. Und die Kiste ging ab wie Schmitz Katze. Und es war ja mehr so ein Bastelprojekt, ja, also so wie wir. Tretroller mit Kettensägenantrieb, ne? So. Na gut, also ein bisschen professioneller war schon. Die hatten natürlich alle Möglichkeiten da. Nicht? Ja, haben ja da professionelle Werkstätten und waren immerhin Ingenieure. Also die wussten schon, was sie tun. Ja, aber dass sie alleine, dass sie in die Werkstätten rein konnten und dann nach Feierabend irgendwie basteln konnten. Und das war ihr Arbeitsbereich. Ja, also die durften aber da schon rein. Nur der Vorstand wusste eben davon nichts. Nicht? Und dann irgendwann wurde es aber doch mal präsentiert. Ja. Und die waren alle sehr skeptisch, ja, die Entscheider, ja, also die Marketing- und Verkaufsvorstände. Und dann wurde also mit Hängen und Würgen gesagt, okay, wir machen mal eine kleine Sonderserie, wir bauen mal 1500 Stück davon, mal sehen, ob die Kunden es überhaupt haben wollen. So. Wie schnell waren die ausverkauft? Eine Woche? Weiß ich nicht, innerhalb von 10 Minuten. Oder? Ja. Und dann, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele 100.000 GTIs alleine vom Golf 1 gebaut worden sind. Also der ist vom Stand weg, hat der ein völlig neues Segment geschaffen. Ja. GTI, Gran Turismo Injection. Ja. Und das war eben mit der von mir ja auch heiß geliebten Car-Jet-Tronic, ja, eine mechanische Einspritzung. Also nicht eine elektronische, sondern eine mechanische Einspritzung. Da läuft ein Relais und macht die Einspritzung sozusagen. Nee, nicht mit Relais. Es war rein nur pneumatisch oder hydraulisch. Ja. Also da war, K heißt kontinuierlich. Es gibt eine kontinuierliche Einspritzung. Da liegt also immer ein bestimmter Kraftstoffdruck liegt an. Und dann gibt es eine sogenannte Stauscheibe, die über einen Hebel Ventile auf und zu macht. Je nachdem, wie viel Gas man gibt, wird die Stauscheibe angesagt und dann kommt eben ein bisschen mehr Saft an den Einspritzdüsen an. Ja, und die spritzt kontinuierlich immer ein. Eigentlich ist die von Bosch entwickelt worden für, ich muss mal überlegen, die erste K war, glaube ich, in der US-Version vom Porsche 911. Glaube ich. Also im A, um die Abgaswerte besser hinzukriegen, noch ohne Cut. Und B, um den Vergaser zu ersetzen, weil die Vergaser wurden durch die schärfer werdenden Abgasgesetzgebungen irgendwann zu kompliziert. Also man konnte die eben da nicht so fein abstimmen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und deswegen gab es diese Car-Jet-Tronic. Gab vorher auch ein paar elektronische Einspritzungen, also LE, zum Beispiel im 1600er, gab es ja diesen 1600 LE, das war der mit, aber das war noch eine D-Jet-Tronic, die es auch bei Mercedes gab und die war eine gute Elektronik, also eine gute elektronische Einspritzung, aber für die damalige Zeit und die damaligen Automechaniker Voodoo, ja? Space Technology. Der GTI, wie viel hat der gewogen? War der noch unter einer Tonne? Ja, deutlich, 860 Kilo. Ne? Auch der GTI war so leicht, okay, wow. Genau, also da war ja nicht wesentlich mehr drin. Ne? Ja. Die haben jetzt da keine speziellen Leichtbauteile eingebaut, aber also wesentlich schwerer war der nicht. 40 Liter Tank. Also war alles. Aber ich würde mal vermuten, dass wenn du da den Hahn aufreißt, dann, nimmt der aber mehr als 10 Liter, oder? Naja, man kriegt den natürlich über 10 Liter, aber eigentlich war der eben aufgrund der Einspritzung, war der sparsam. Das heißt, der war sackenschnell irrsinnige Kurvengeschwindigkeit und der hat sparsam. Hat im Schnitt 8,5 Liter oder so gebraucht. Also für die damalige Zeit war das ein extrem sparsames Auto, ja. Und hatte nur 4 Gänge. Das war die Zeit, wieder der Ford Granada meines Vaters. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da im Schulfreundeskreis damit angegeben haben, wessen Vaters Auto am meisten verbraucht. Ja, und das waren die 80er Jahre. Dem musstest du ja beim Tanken ausschalten, damit der Tank voll ist. Der ist unter 20 Litern nicht angesprungen. Ne? Wahrscheinlich. Na gut, aber der hatte Vergaser. Es gab zwar auch Granadas, die auch mit Car-Jet-Tronic ausgestattet waren. Später. Ja, also die ersten nicht. Also der 90 PS schon überhaupt nicht. Gut, also dann wurde der eben ein Erfolg, der GTI. Zuerst eben mit 1,6 Litern und 110 PS und dann später nach der Modellpflege Anfang der 80er, glaube ich, zum Modelljahr 82 kriegte er dann den 1,8 Liter, auch immer noch EA 827, allerdings mit einem leicht anderen Zylinderkopf und 200 Kubikzentimeter mehr Hubraum, besseres Drehmoment und 2 PS mehr, also die 2 PS. Ist aber wenig. Ich hätte gedacht, 200 Kubik würde mehr machen. Also heutzutage werden da ganze Motorräder mit 11 PS mitgebaut. Ja, nee, aber da ging es in erster Linie um Drehmomentoptimierung. Mhm. Also das war damals auch schon, ging es dann um Verbrauchseinsparung. Dann kriegten die 5 Gänge, die Dinger, und konnten also auch im 5. ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen. Und das war dann die Endstufe vom GTI 1. Dann gab es die Multifunktionsanzeiger, konnte man im Tacho, da war so ein kleines LED-Feld, wo der Momentanverbrauch ablesbar war. Ach, diese Rot, Rot, nee, Grün, Grün, Grün, Rot. Ne? Nee, das war richtig in Klarschrift. Da stand dann so und so viel Liter. Ach so. Oh. Ja, da war die Öltemperatur abzulesen, der Momentanverbrauch, der Durchschnittsverbrauch, Uhrzeit, ich glaube, das war's. Konnte man immer so eintasten am Blinkerhebel. Was hat der damals, das war ja dann auch das Luxusprodukt letztlich in der Golf, vom Golf. Was hat der damals gekostet? Weißt du das noch? Ich erinnere mich, fing, glaube ich, mal irgendwann an, so knapp unter 15.000, 14.000, noch irgendwas. Richtig viel Geld, ja. Das war verhältnismäßig viel Geld, ja. Aber man hatte ja auch einen Wert, nicht? Also der Wagen hat vielen Leuten Spaß gemacht und vor allen Dingen war er nachgefragt. Das ist ja ein nachgefragtes Produkt, da ist der Preis ja zweimal. Ich würde unheimlich gerne mal fahren. Es muss einen Heiden Spaß machen, habe ich schon oft gehört. Ja, es GTE gab ja, 1 zu fahren muss gab sein. Dann aber natürlich auch Wettbewerber, also der Opel Kadett GTE, nicht? Hatte ein bisschen mehr Leistung. Ja, aber das ist ein Opel, das ist, da braucht man nicht. Und dann gab es auch den Peugeot 205, okay. Ne? Die ist auch GTI. Der war in den 80ern schon, also der war zum Golf 1 GTI, war der 205 schon ein Konkurrent? Der kam 84 kam okay, raus. Ja, ja, okay. 205 GTI. Und der war ja eine Nummer kleiner eigentlich. Ne? Der war also mehr so Polo-Größe. Mhm. Ein bisschen größer als ein Polo und hatte, was hatte der? 105 PS, glaube ich, aber auch 1,6 Liter. Der war eigentlich die schärfere Waffe. Der 205 GTI. Okay. La 205. Une construction sans ses griffes. Ja. Was ist denn? Es gab doch damals auch noch, wo wir gerade bei Frankreich sind, den Renault 5. Ja, genau. Den haben sie doch auch noch mal hochgezüchtet. Super 5. Ja. Super 5. Super 5. Das war allerdings dann die fettere Version, der Ur 5, also der R5. Der war ja weitgehend technisch R4 ähnlich. Der R4 ein bisschen flacher und ein bisschen breiter. Naja, der hatte eben eine modernere Karosserie. Ja, nicht? Ja, sah ein bisschen hübscher aus. Und auch ein super schönes Auto eigentlich. Hatte ich auch mal seinerzeit mit der Basismotorisierung und mit der Krückstockschaltung. Ja. Und da gab es ja auch R5, gab es dann den TS. Der hatte den Motor aus dem R12, glaube ich, drin. 1300 Kubik und aber ein bisschen mehr Leistung. 70 PS oder sowas. In dem Dreh, der fuhr richtig gut. Kam nicht an den GTI ran, aber damals gab es ja einen R5 Cup, ja, hat Renault Deutschland hat das damals, und die Dinger, kannst dich vielleicht noch dran erinnern, die fielen immer um, die kugelten sich dann immer so raus, die Dinger. Also, ja, auch in den Kurven der Landstraßen, in der Gegend, also, wo ich na ja, gut, habe, und der hatte, glaube ich, auch noch Drehstabfederung, also da war das Fahrwerk, das GTI war deutlich besser, also deutlich besser, muss man sagen, der hatte ja Stabis drin und richtig Einzelradaufhängung. Ja. Also der war schon an. Ich überlege gerade den R5, den gab es dann auch noch in so einer Alpine-Version. Ja, genau. Turbo. Turbo. Ja. Und dann irgendwie sowas vollkommen Wahnsinniges, wo praktisch nur noch die Vordersitze waren und hinten war alles voller. War ein Mittelmotor, ja. Da haben sie ihn quasi umgedreht, haben dann so einen fetten Motor auf die Rückbank quasi gelegt. Ja, das war der Turbo. Ach, das war der Turbo, okay. Und er hat diese furchtbar breiten Backen gehabt. Der sah insgesamt sehr lächerlich aus. Ja, aber ist halt abgegangen wie Schmitz Katze. Ja, das war. Naja, gut. Aber das war, Siedlung hatte das war einer. Ja später, nicht? Das war die Reaktion der internationalen Automobil- oder der europäischen Automobilindustrie auf den GTI aus Wolfsburg. Ja. Und der war eben dann, everybody's darling, alle wollten so einen haben, nicht? Ja. Und man redete überhaupt gar nicht mehr vom Golf, sondern man sprach nur noch vom GTI. Ja, genau. Ja, und wenn, was fährst du für ein Auto? Ein GTI. Wussten alle sofort, was gemeint ist. Da gab es dann den Golf. Als wir klein waren, haben wir immer gedacht, das hieße Golf Turbo Injection. Naja. Ich meine, ich kannte mal einen, der dachte, BASF würde Bayerische Aluminium- und Sofafabrik heißen. Das fand ich auch schön. Du kennst Leute. Ja. Naja, gut. Und die Ausstattung des GTI lag ja jetzt nicht nur, der hatte also ein bisschen tiefer gelegtes Fahrwerk, breitere Reifen, also mit leicht veränderten Felgendimensionen. 175, 70, 13 war die Serie. Und so Schürzchen an den Kotflügeln. Der hatte leichte Kotflügelverbreiterung. Also das waren so eine, auf dem Blech waren das eben so eine Plastik. Leisten, ja, aber die machten es eben damals und dann diese mattschwarze Heckblende, ja, also rund um die Heckscheibe, waren übrigens nicht lackiert, sondern geklebt, war eine Folie. Okay. Ja. Und innen drin gab es also erstmal natürlich den Golfball, das hatten nicht alle Golf. Stimmt, ein Golfball auf der Schaltung. Der Golfball auf der Schaltung, das war zunächst mal dem GTI vorbehalten, dann später haben sich das dann alle selber reingeschraubt. Dann gab es den sogenannten Tittentacho, ne? Was? Na, der war Tittentacho? Eben, Tittentacho, ja. Weil der war eben so spitz nach vorne. Ah, okay, ja. Ja. Das hatten alle Golfs, aber der GTI eben auch. Und das Spucknapflenkrad. Das Spucknapf. Ja, da war der Hupenknopf, der war so ein bisschen vertieft angelegt und da konnte man so reingucken und da innen drin war dann das VW Wolfsburger Wappen mit dem Wolf und dem, und weil das so ein bisschen vertieft, also wie so ein Napf eben dieses Spucknapflenkrad. Das beschränkte sich allerdings auf die erste Generation und ich glaube noch die zweite. Die erste hatte ja noch Blechstoßstangen. Mhm. Dann gab's, ich glaube mit dem Modelljahr 78 kamen dann die Kunststoffstoßstangen, die so ein bisschen rumgezogen waren. Die waren natürlich für den praktischen Straßenverkehr besser. Und dann Modelljahr 81, also Ende 80, kam dann das neue Armaturenbrett. Ja, so ein ganz anderes Armaturenbrett. Dann war der Tittentacho auch Geschichte. Da sah der schon ein bisschen aus wie der Golf 2 dann von innen. Ja, der kriegte dann schon so ein, wurde quasi stilistisch ein bisschen vorweggenommen. Und das Spucknapflenkrad war auch weg. Dann gab es dieses Vier-Tasten-Lenkrad. 80er-Jahres-Style. Ja, genau. Genau. So. Das ist so ein bisschen so, hier, Krieg der Sterne. Es wurde dann also immer hin und her gerüstet. Ja, dann die Alten wollten dann das neue Lenkrad und dann später wollten die Neuen das alte Lenkrad. Also da gibt es jetzt so einen kleinen Stil-Mix. Und dann wollte man doch ein Holzlenkrad. Ja, ich glaube, hätte man theoretisch machen können, aber ich glaube nicht, die GTI-Fraktion, wenn dann überhaupt Lederlenkrad. Ja, okay. Ja. Irgendwie Nardi-Lederlenkrad oder sowas. Na gut, aber grundsätzlich, also meiner, den ich habe, der ist weitgehend original. Ja. Weitgehend original. Ist er fahrbereit? Pass auf, jetzt komme ich zu meinem. Falsche Frage. Jetzt komme ich zu meinem. Ich habe den natürlich, irgendwann habe ich den fahrbereit gekauft. Ne? Ja. Und zwar war das im Jahre des Herren, muss man überlegen, 2000 habe ich den gekauft, also vor 22 Jahren. Und zwar am Ostersonnabend, weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals eine Radiosendung moderiert und als die fertig war, dachte ich, da gab es ja dann schon, also schon seit einiger Zeit gab es dann so Internet-Kleinanzeigen, die zweite Hand war im Netz und ich guckte da so rum. Und, oh Mann, hier steht ein GTI drin. Toll. Für ein Tausender. Mark. 1000 Mark. Ja gut, hätte ich aber auch gemacht. Also naja, sag mal, der ist bestimmt nicht mehr da. Na, kann ja mal anrufen. So, dann stellte sich heraus, der Typ, der den verkauft hat, der wollte eigentlich irgendeine Zentillion dafür haben. Das ist ein Klassiker. Ich meine, immerhin, der war ja damals auch schon fast 20 Jahre alt. Ne? Also 17 Jahre war der damals alt. Und wollte also eigentlich einen ganz anderen Preis haben. Aber in der Nacht vorher hat ihm jemand die Motorhaube geklaut. Wer klaut denn bitte Motorhauben? Nein, pass auf, der ist in Lasergrün, also dieses Metallic Dunkelgrün. Ja. Und die Farbe war beliebt. Ja, ich weiß nicht. Aber gibt es die nicht als Spraydose? Naja, hast du mal versucht, eine Motorhaube mit einer Spraydose zu lackieren. Na gut, dann machst du das halt mit der Rolle. Naja, na gut. Und dann, danke du. Also komm, lassen wir das mal weg. Das stört jetzt irgendwie so mein inneres Bild von dem Auto. Jedenfalls stand die Kiste da, ohne Motorhaube. Ja. Und er rang die Hände. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch mit dem Wagen ohne Motorhaube. Alufolie. So, ich guckte mir den an und habe nur zwei Sachen mir angeguckt, nämlich die Hinterachsaufnahmen, die gerne mal durchrosteten und das war immer eine teure Geschichte. Aha. Die war okay. Und dann der Innenraum war auch ziemlich gut, den hatte ein Vorbesitzer schon mal gemacht. Ja. Ja, also der hatte die Sitze neu polstern lassen und war also nicht durchgescheuert und so und der war auch komplett bis auf die Motorhaube. Und die Räder waren auch, naja, also ein bisschen rissig, also die waren austauschbar. Also die Reifen. Ja, genau. Okay. Die Reifen. Die Felgen waren übrigens keine Serienfelgen, sondern ATS-Sonderfelgen. Es waren nicht die Pirellis. Es gab ja auch noch diesen Pirelli, dieses Sondermodell, ganz zum Schluss. Der hatte so ein paar stilistische Änderungen und da gab es eben diese berühmten Pirelli-Felgen, die es auch mal bei Honda gab, immer mit diesen Luftlöchern in Form eines Ps. Ja, Pirelli. Heute auch ein gesuchtes. Erinnere ich mich nicht dran. Ja, der Pirelli GTI ist ein Name, aber da gibt es viele Nachbauten. Da muss man, wenn man so einen haben will, da gibt es im Fahrzeugbrief gibt's einen bestimmten Code vom Hersteller eingetragen, den ich aus dem Kopf jetzt nicht weiß, aber man kann es ziemlich genau nachprüfen, ob es ein echter oder nur ein nachgebauter Pirelli ist. Gut, jedenfalls habe ich dann mit dem Typen, sind wir handelseinig, aber ich nehme den mit und sage für 800 Mark. Hab ihn für 800 Mark gekauft. Bin eingestiegen und bin ohne Motorhaube losgefahren. Mir war es egal. Auf dem Wege vom Verkaufsort zu mir lag ein Schrottplatz. Non-Damale irgendwie hinter einer Shell-Tankstelle, den ich kannte, der hatte auf am Ostersonnabend, erstaunlicherweise. Und da habe ich mir für 35 Mark eine Motorhaube gekauft, die war auch grün, aber ein anderes Grün, habe die rangeschraubt mit 4 Schrauben zugemacht, alles gut. Ja. So, wunderbar. Und die Kiste fuhr. Später stellte sich dann heraus, irgendwann lief dann der TÜV ab. Ich bin damit nicht so viel gefahren. Also ich hatte den damals immer schon in der Garage, weiß nicht, hatte wenig Zeit zum Autofahren. Und später stellte sich heraus, im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung, dass der mal einen ziemlichen Seitencrash gehabt haben muss. Mhm. Und der war schlecht gemacht. Es fiel eigentlich nur auf, weil da die Lackqualität deutlich anders war als am Rest des Autos. Und da hatte irgendeiner so einen Überzugsschweller auf den nur sehr notdürftig ausgebeulten Originalschweller drauf gepappt und da platzte alles auf. Naja gut, das habe ich dann machen lassen bei einem Karosseriebauer. Der musste den auch ein bisschen ziehen, weil der eigentlich krumm wie eine Banane war. Ja, der war eigentlich krumm, der Wagen. Hättest du das sehen können, als du ihn... Ich hätte es wahrscheinlich erfahren können, weil er zog natürlich ein bisschen zur einen Seite. Aber das war mir damals, auch selbst damals mit den 800 Mark, war mir egal. Der Wagen war komplett, der Wagen lief gut. Der hatte, runter 168.000, glaube ich, damals. Also verhältnismäßig wenig für 17 Jahre. Und vor allen Dingen lagen im Handschuhfach so ein kleines Oktavheft, wo der Erstbesitzer wirklich alles eingetragen hatte. Also das war offenbar ein älterer Mann gewesen, der sich den für die Rente gekauft hat. Und der hat viele Skandinavienreisen gemacht. Ja. Und das stand da alles drin. War, glaube ich, ein Notar oder Richter aus Grunewald. Ja, also die könnte das heute noch nachvollziehen. Müsste ich mal gucken. Das liegt da immer noch drin. Heute noch liegt dieses kleine Heft da drin. So, dann bin ich damit, also dann wurde das gemacht und dann, also hat die Karosserie, haben einen neuen Schweller eingebaut, ein Originalteil, gab es damals alles noch neu zu kaufen. Und das hat viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld gekostet. Ich glaube, ich habe damals fast den dreifachen Preis nochmal in die Hauptuntersuchung gesteckt. Gut, aber ich dachte mir, das ist ja eine Wertanlage, was sich ja bestätigt hat. So, dann kam auch so eine Macke, die alle Golfs hatten. Da wurde ja hinten rechts getankt über dem Hinterrad und diese Tanköffnung mündete in einem Rohr, was über dem Hinterrad in den Tank führte. Und dieses Tankrohr war natürlich immer im Schmutzstrom des Hinterrades und rostete irgendwann durch. So auch bei meinem Auto. Und wenn es dann erstmal durchgerostet war, kam A, Sprit raus und B, natürlich auch Dreck und Wasser rein in den Tank. Und die Benzinpumpe hat das ganze Zeug nach vorne gepumpt in den Mengenteiler und der korrodierte daraufhin und irgendwann lief die Karre gar nicht mehr. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich mit Freunden, waren wir bei mir in meiner Halle und wir waren da und haben da gegrillt und meine kleine Tochter war noch mit und meine Frau und wir wollten wieder zurückfahren nach Berlin und die Kiste fuhr noch 15. Man konnte machen, was man wollte. Er sprang an, er lief auch, aber nur im Leerlauf. Im Mofa würde ich jetzt sagen, nimm mal die Düse raus, mach mal sauber. Ja, das war also da, ich meine, war natürlich wieder in der Walachei und da ging dann gar nichts mehr. Und der Mengenteiler war eben fest. Also da ließ sich auch mit dem Hämmerchen nichts machen. Er fuhr nicht. Also er fuhr nur ganz, ganz schlecht. Erst dachte ich, es ist eine Problematik der Kraftstoffpumpe. Die muss ja bestimmt. Implizit ist es das ja auch. Naja, hängt auf jeden Fall mit der Kraftstoffversorgung zusammen. Hab dann also noch eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut. Das brachte nur mittelbare Besserung, also ging nicht besser. Und dann irgendwann landete ich beim Mengenteiler. Und der war auch seinerzeit schon schwer zu kriegen. Und dann kriegte ich aber doch einen, kaufte den auch für kleines Geld, also relativ kleines Geld, und baute den ein. Und die Karre lief wieder wie einst im Mai. Ha! Wunderbar. Nur das Rohr hinten hast du nicht bemerkt. Das war eine Spätfolge. Okay, alles klar. Ja. So, und dann stellte sich heraus, dass dieser Mengenteiler eben nicht für ein GTI war, sondern eigentlich anhand der Ersatzteilnummer habe ich dann später recherchiert für einen 924er Porsche. Darum lief der so gut. Er hatte ja einen 2-Liter-Motor drin und der GTI ja eben nur einen 1,8-Liter-Motor. Ja, also er lief fett. Das konnte man auch riechen. Ja, also hatte jetzt also nichts mit W-Cut oder so zu tun. Aber er hatte eben richtig Bums und ja, was will man mehr, nicht? Wenn man schon GTI fährt. Ja, also der hat dann auch richtig noch, also auch in den großen Gängen hat er nochmal richtig zugelegt, wenn er auf den Stempel gestiegen ist. Das wiederum hat aber dem Rest der Kraftübertragung nicht so geschmeckt. Oh. Ja. Erst fing die Kupplung an zu rutschen, die sicherlich schon ein Ding weg hatte. Also nehmen wir mal an, da war noch die erste Kupplung. Also der rutschte dann, also wenn ich da ein bisschen Andante Furioso gemacht habe und dann bin ich mit dem Ding so und habe dann eine schnelle Nachtfahrt gemacht nach Bayern und wieder zurück und auf dem Rückweg gab es irgendwann einen Knall und der fünfte Gang flog raus. Wow. Und ließ sich dann auch nicht wieder einlegen. Und der Rest des Getriebes machte auch hässliche Geräusche. Also, naja, Lagerschaden im Getriebe. So, und jetzt ist das GTI-Getriebe A anders abgestuft als selbst andere Golf-Fünfgang-Boxen. Ja. Und B hat wegen dieser vorhin erwähnten Multifunktionsanzeige einen anderen Rückfahrscheinwerferschalter in einem anderen Getriebegehäuse. Also es ist ein ganz anderes Getriebe. Ja. Man hätte sicherlich auch ein ganz normales Golfgetriebe da rangekriegt, aber das hätte... Aber dann fährst du halt einen normalen Golf. Naja, nee, es bleibt bloß der hätte, das hätte A nicht so lange gehalten, weil natürlich der hat ja viel mehr Power als ein normaler Motor. Und B hätte ich dann eben die Multifunktionsanzeige und meine Rückfahrleuchten nicht mehr in Betrieb nehmen können. Also nur mit, keine Ahnung, was ich da hätte machen müssen. Also, ich hatte den falschen Mengenteiler, eine kaputte Kupplung und ein defektes Getriebe. Schon eine ganze Menge, ne? Und hab also dann die Kiste erstmal abgestellt, also da muss ich mich mal später drum kümmern. Und das war vor? Das war vor 19 Jahren. Ich habe dann noch ein Getriebe besorgt. Eins, also aus einigermaßen seriöser Quelle, kostete, glaube ich, 60 Euro. War das schon Euro? Ja. 60 Euro. 2003 hatten wir schon. Ja. Hatten wir schon den Euro. Ja, und das Getriebe steht jetzt daneben. Und das ist eins, aber das ist tatsächlich jetzt mal ohne Quatsch, eins der Autos, die als nächstes wieder auf die Straße kommen. Also das steht fest, weil der eben wirklich weitgehend komplett ist. Das Getriebe ist da, eine neue Kupplung muss sowieso rein. Wenn das Getriebe draußen ist, ist es ja egal. Naja, das ist eben die Geschichte von dem GTI für 800 Mark ohne Motorhaube. Heute der GTI selbst, der ist nie wieder so geil geworden, oder? Kann ich dir erzählen? Ich habe letzte Woche habe ich eine Oldtimer-Veranstaltung moderiert und da kam einer auf die Bühne, der hat den GTI 2. Ja. Ja, und zwar noch eins der ersten Modelle, noch mit der Dreieckscheibe dran. Der Golf 2 hatte ja dann irgendwann ab, glaube Baujahr 88, keine Dreieckscheibe mehr. Was ich schade fand, denn man konnte die Dreieckscheibe gegen Aufpreis natürlich auch öffnen. Ja, und wer jemals... Das ist ein Ausstellfenster. War das Wort. Es ist wirklich ein Traum. Ja. Also Käferpiloten, die haben ja immer so ein Ausstellfenster, eine bessere Belüftung gibt's gar nicht. Nee. Ja, also aber ist halt auch, da, wenn du rein willst, dann kommst du übers Ausstellfenster rein. Naja, gut, okay. Okay. Ja, aber toll, ja. Das ist so, und der hatte so ein Ding, hatte also ein GTI 2 und zwar in einem Traumzustand. Also eine wunderbare Restauration. Nee, sagt er, es ist keine Restauration. Er war Erstbesitzer dieses Autos, hat den 1986 gekauft, so wie er da stand. Und der beschäftigte sich jetzt, also das war auch schon einer so aus meiner Generation, der machte in seinem Ruhestand, macht der Autoaufbereitung. Ja. Aber nur Autos, die ihm auch Spaß machen. Und der hat den also auch wirklich gepflegt, hat so Kleinigkeiten, dann haben wir dann in den Motorraum reingeguckt und dann sagt er, ja, und da ist so ein Plastiküberzieher auf dem Steckerchen drauf, das ist mir weggeplatzt, das habe ich dann alles neu gemacht. Ich habe den Kabelbaum aufgedröselt und habe von hinten wieder einen neuen Plastiküberzieher raufgemacht. Sah man auch, und das sind so, also wer, naja, Haubentaucher unter die Haube guckt und sich so Motoren mal anguckt im Detail, es gibt wirklich Sachen, da ruht das Auge mit Wohlgefallen drauf. Ja. Das ist einfach schön. Ja, da kommen wir wieder in den Bereich Moving Art. Ja, also das sind wirklich, es ist Kunst. Und der hat die Kiste wirklich in einem Zustand erhalten, alles original. Nun ist der Golf 2 natürlich, was die Qualität betrifft, also sowohl die Herstellungsqualität als auch die Qualität der verwendeten Materialien und die Hohlraum- und Korrosionsschutzbehandlung des Autos, weiß ich nicht, drei Potenzen über dem Golf 2, über dem Golf 1. Ja. Auf jeden Fall. Und der hat dieses Potenzial eben ausgeschöpft, hat den Wagen immer schön sauber gehalten, hat dafür gesorgt, dass da keine Stoffe durchscheuern, hat die Teppiche immer gesaugt und war eben Erstbesitzer mit 107.000 hat er jetzt runter. Ist ja auch nix. Ja, und der hatte damals den gleichen Motor drin wie die letzte Version des GTI 1, 1,8 Liter, 112 PS. Allerdings hat der damals im Neuzustand schon G-Cut mitbestellt und darum hatte er nur 107 PS. Und war wahrscheinlich auch einige Kilo schwerer, oder? Der war deutlich schwerer, der Golf 2. Also der lag, also an die 1000 hat er dann gewogen, 980 Kilo, glaube ich. Und das wurde dann auch bekrittelt aus der GTI-Gemeinde. Die haben gesagt, oh, der GTI 2 ist ja kein GTI mehr. Das ist ja so eine fette Kiste, der bewegt sich ja gar nicht, was natürlich Quatsch war. Also der bewegte sich schon sehr gut. Also auch aus heutiger Sicht bewegt er sich noch sehr gut. Ja. Aber VW hat dann gesagt, okay, wir bauen jetzt einen GTI 16V. Da gab es ja den Golf 2 GTI mit dem. Stimmt, ja. Der hatte auch 1,8 Liter und hatte erst ohne Cut, glaube ich, 140 PS und dann mit Cut 136 PS. 16V, eben mit einem anderen Kopf, der, glaube ich, gar nicht von VW entwickelt worden war, sondern von Abt. Mhm. Ich glaube, es war Abt, der den, war es Abt? Kann sein, Abt GTI. Es gab einen Abt GTI, da erinnere ich mich. Ja, und der hatte eben damals einen von Abt selbst entwickelten 16V-Kopf, der dann später weitgehend baugleich von VW eben in die Großserie übernommen wurde. Ja. Später gab es ja dann auch noch einen GTI, wie hieß der noch? G60. G60 war so ein komischer Lader. Ja, so ein Komplexlader, ne? War das, genau. Ja. Also eine Art Kompressor. Den gab es in Scirocco nicht auch als G60? Nee, glaube ich nicht. Warte mal, es gab noch irgendwas anderes als mit so einem Corrado. Corrado, genau, der hässliche Scirocco, genau. Ja, der Scirocco 2 war ja auch eigentlich immer noch Basis Golf 1. Also die Plattform war immer noch Golf 1. Und den gab es auch als GTI, aber nicht als Comprex-Lader. Nee, Comprex war Opel. Es war ein G-Lader. G-Lader hieß das Ding. G-Lader. Ja, weil der die Geometrie des Laders hat, erinnert an ein G und deswegen. Der Buchstabe G. Genau. Und das war dann, also das Parallelmodell, also wenn man als Coupé diese, Soft-Coupés zum Golf 2 war der Corrado. Ja. Ein gutes Auto übrigens. Sehr unterschätzt. Ja, aber wir kommen Da sind wir wieder an unserer alten Sollbruchstelle. Technik, Optik. Ja, das ist, genau. Genau. Naja, gut. Also jedenfalls ist der GTI 1, der ist eben als Stammvater der Hot Hatches. Entweder ist er weggerostet. Ja, die ersten Golfs waren ja furchtbare Roster. Oder er liegt im Feld oder am Baum. Ja. Und deswegen gibt es davon jetzt nur noch ganz, ganz wenige und gut erhaltene, originale GTIs. Kannst dir wahrscheinlich auch einen Golf 8 GTI kaufen, stattdessen für das gleiche Geld. Ja, Golf 7 vielleicht. Aber die sind, wenn die Was ist denn der aktuelle Golf? Ist das nicht 8? Jetzt ist es 8, ja. Aber die sind ja noch zu jung. Nicht? Also, wenn man aber einen originalen Golf 1 GTI mit nachvollziehbarer Historie hat und also irgendwie auch wirklich ein Original, nachvollziehbar Original, nicht verbastelt und dreimal zusammengeschweißt, dann ist das ein Wertgegenstand. Nicht? Also unter 20 ist da wenig zu machen, ne? Im Augenblick. Dafür kriegst du wirklich so einen 7er GTI, ne? Jo, wahrscheinlich. Ja. Schönes Stück. Ich führe ihn dir mal vor bei nächster Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Ciao. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.